Die südkoreanische Zeitung Donghwa Ilbo berichtete am 20. Juni unter Berufung auf die Meldung der japanischen Nachrichtenagentur Kyodo, dass jüngst in Japan bei der Prüfung der Grundschüler für die Aufnahme in die Mittelschule vertrete Geschichtsfragen mit dem Ziel, den Schülern das Recht auf den Besitz an der Insel Dok einzuflößen, auftauchten und dies zur allgemeinen Kritik Anlass gab.